viele Freunde doch sehe, kommen und gehen. Ich glaube, es braucht keine Worte. Wir beide wissen ganz genau, warum. Wir bleiben zusammen, was auch immer kommt, von jetzt bis ans Ende der Zeit. Wir bleiben zusammen, das weiß ich genau, denn jetzt und alle Zeit sind wir zwei bereit, gemeinsam bis ans Ende der Welt. Ich bin da.